scheint nun auch durch unwiderlegbare Tatsachen völlig erhärtet, dass die Feindseite nicht ein einziges Kriegsziel verfolgt, das der leidenden Menschheit irgendeinen Nutzen bringen könnte. Von den vielberedeten vier Freiheiten, die der amerikanische Präsident Roosevelt zur äußeren Umkleidung seiner hasserfüllten Absichten gegen uns proklamierte, ist, nachdem einige europäische Länder in die Gewalt unserer Feinde fielen, nichts mehr übrig geblieben. Wo ihre Truppen auftreten, stellen sich in kürzester Frist Not, Hunger, Pestilenz, Massenprostitution verzweifelter Frauen, Säuglingssterben, Anarchie und jäher Zusammenbruch jeder staatlichen Ordnung ein. Die Völker des Westens beispielsweise, die noch vor einigen Wochen die angloamerikanischen sogenannten Befreier mit Fahnen und Girlanden begrüßten, müssen heute schon diese Voreiligkeit sehr teuer bezahlen. Und mancher Franzose wird sicherlich jetzt bereits mit Wehmut an die Zeiten der deutschen Besetzung seines Landes zurückdenken, in denen ihm zwar die Angloamerikaner über den Rundfunk den Himmel auf Erden versprachen, er aber wenigstens im Gegensatz zu heute zu essen und zu heizen hatte und eine festgefügte staatliche Ordnungsmacht dafür sorgte, dass die Anarchie, wo sie ihr Haupt erheben wollte, gleich wieder in ihre Schlupfwinkel zurückgetrieben wurde. Es ist nun einmal so im Leben, dass die meisten Menschen nur durch Schaden klug zu machen sind. Und es mag vielleicht in mancher Hinsicht ganz zweckmäßig erscheinen, dass viele Völker Europas den Unterschied zwischen unserem Programm einer Neuordnung unseres Kontinents und dem Programm unserer Feinde seiner Auflösung und Vernichtung durch einen sehr drastischen Anschauungsunterricht vor Augen geführt bekommen. Was wir in diesem Kriege wollen, ist klar. Neben der Verteidigung unseres eigenen Landes obliegt uns der Schutz unseres Kontinents, der heute vor einer Bedrohung steht wie noch nie in seiner Geschichte. Wir schrecken vor den daraus erwachsenden Gefahren nicht zurück. Wir wissen, dass sie überwindbar sind, aber auch, dass es dazu der härtesten Anstrengungen und Opfer bedarf. In einer Zeit allgemeinen Verfalls der politisch-bürgerlichen Anschauungswelt, die, wie viele Länder als Beispiele beweisen, den Belastungen dieser Zeit weder materiell noch seelisch gewachsen ist, stellen wir die einzige Hoffnung Europas dar. Das Zusammensinken einer Reihe von Staaten unseres Kontinents allein schon vor den Drohungen des Bolschewismus ist ein klassischer Beweis für die Unzulänglichkeit ihrer Führungsschichten, die so schwach und lebensmüde sind, dass sie aus Angst vor dem Tode Selbstmord begehen. Sie fallen deshalb dem Bolschewismus als billige Beute in den Schoß. Sie besitzen keine klare Welt- und Staatsanschauung, die auf der Ehre beruht und deshalb auch die nationale Verteidigung zur höchsten Pflicht eines Volkes erhebt. Sie sind reif zum Untergang und verdienen kein anderes Schicksal als das, welches sie erleiden. Man kann mit ihnen auch kein Mitgefühl haben, denn wer in dieser Zeit eines harten und unerbittlichen Kampfes um das nackte Leben die Flinte ins Korn wirft, darf sich weder vor sich selbst noch vor den anderen über das Unglück beklagen, das ihm als Folge seines politischen Lebensüberdrusses zuteil wird. Wir Deutschen sind ein junges und tapferes Volk. Wir haben uns von den Ankränkelungen freigehalten, die heute einen bedeutenden Teil der europäischen Welt zum Zusammenbruch führen. Wir ziehen daraus die Folgerung, dass uns noch eine große Mission an der Regeneration unseres Kontinents vorbehalten bleibt und dass wir uns in diesem Kriege dafür qualifizieren müssen. Das weiß heute jeder Soldat, der an der Front kämpft, und jeder Arbeiter, der ihm dazu die nötigen Waffen schmiedet. Unser nationales Selbstbewusstsein ist auch durch die jüngsten Rückschläge auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Gegenteil, so sehr diese uns manchmal auch verbittern mögen, sie tun doch dem stolzen Gefühl keinen Abbruch, das uns alle erfüllt, angesichts der Tatsache, dass wir nun schon über 5 Jahre fast der ganzen Welt gegenüber standhalten, ohne dass es ihr bisher gelungen wäre, noch jemals gelingen wird, uns in die Knie zu zwingen. Das beweisen wieder die Ereignisse an den Fronten im Verlauf des vergangenen Frühjahrs und Sommers, die für uns zwar manche schweren Rückschläge mit sich gebracht, aber niemals zu einem Erlahmen der deutschen Widerstandskraft geführt haben. Was den Westen anlangt, so mussten wir hier den größten Teil der räumlichen Fender, die wir durch die glorreichen Siege unserer Truppen im Mai und Juni des Jahres 1940 erworben hatten, wieder preisgeben. Ich weigere mich nicht einzugestehen, dass das uns bitteren Kummer und schwerste Sorge bereitet hat und noch bereitet. Arbeiten an Rhein und Ruhr Millionen fleißige Hände und schmieden Waffen über Waffen, die in nie abreißendem Strom gleich an die Front rollen. Die Menschen im Westen wie im Osten des Reiches wissen, dass es jetzt um das Letzte geht und wir, wenn wir Haus und Hof verloren haben, doch niemals die Freiheit verlieren dürfen. Aachen und Köln und die anderen schönen Städte im ganzen Reich werden nach dem Kriege in alter und junger Herrlichkeit neu auferstehen. Sie werden vielleicht vieles an Romantik verlieren, dafür aber unendlich mehr an Ruhm und Ehre gewinnen. Wir werden sie dann umso fester in unsere Herzen schließen, da wir so viel um sie gelitten haben, wie alles, was wir heute gefährdet sehen und wofür wir deshalb zu kämpfen und jedes Opfer zu bringen bereit sind. Wenn ich dieses Bild des Standes der allgemeinen Kriegslage abrunden darf, dann möchte ich noch mit Worten der tiefsten Bewunderung auf die glänzenden Waffentaten des uns verbündeten japanischen Volkes und seiner stolzen, ruhmreichen Wehrmacht zu sprechen kommen. Bei den jüngsten Luft- und Seeschlachten vor Formosa und bei den Philippinen haben die japanischen Streitkräfte der USA-Flotte Schläge versetzt, die den Feind auf das Schwerste verwundet und demzufolge in den Vereinigten Staaten die größte Bestürzung hervorgerufen haben. Japan zeigt damit seinen harten und durch nichts zu brechenden Widerstandswillen gegen den USA-Imperialismus im Pazifik und seine unveränderliche Treue zu den stolzen Traditionen seiner Geschichte. Das deutsche Volk steht mit dem japanischen Volk Seite an Seite in unerschütterlicher Waffenbrüderschaft in diesem gemeinsamen Kampf beider Nationen um ihr Leben und ihre glückliche Zukunft, die nur durch einen vollen Sieg über ihre Feinde gesichert werden können. Die jüngsten Erfolge der japanischen Wehrmacht haben im deutschen Volk tiefste Freude und aufrichtigste Bewunderung hervorgerufen. Wir sind stolz darauf, ein so tapferes Volk in diesem gemeinsamen Schicksalskampf als Verbündeten an unserer Seite zu wissen. Lassen Sie mich nun, meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen, nachdem ich Ihnen einen knappen Überblick über die gegenwärtige Kriegslage gegeben habe, auch noch einige Ausführungen über die Aussichten machen, die sich uns in der allgemeinen Kriegsentwicklung jetzt und für die nähere und weitere Zukunft bieten. Auch hier will ich in aller Offenheit sprechen, ohne etwas zu beschönigen oder eitle Hoffnungen zu erwecken, die sich nach menschlicher Voraussicht nicht erfüllen können. Die Aktion zum totalen Kriegseinsatz des deutschen Volkes läuft jetzt an die 3 Monate und hat in dieser kurzen Zeit zu den erstaunlichsten Ergebnissen geführt. Nicht nur haben wir in jeden der verflossenen 3 Monate Hunderttausenden von Soldaten die Möglichkeit gegeben, in die Kasernen einzurücken, wo sie einer gründlichen Ausbildung für den baldigen Fronteinsatz unterzogen werden. Es ist uns auch durch einige weit angelegte Maßnahmen gelungen, das Arbeitskräfteproblem, besonders für den Rüstungssektor, so weit zu lösen, dass wir heute über bedeutend mehr Arbeitskräfte verfügen, als augenblicklich Bedarf vorhanden ist. Sie werden nach und nach von der Rüstungswirtschaft und der mittelbaren Kriegsproduktion aufgesogen werden. Dieser Prozess ist sehr langwierig und erfordert viel guten Willen und Geduld von beiden Seiten, von der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Aber diese Schwierigkeiten werden Zug um Zug überwunden. Das deutsche Volk hat für die Freimachung so großer Kontingente für die kämpfende Wehrmacht sowie für die Schaffung einer bedeutenden Arbeitskräftereserve wiederum schwere Opfer und starke Einschränkungen auf sich nehmen müssen. Es prägt sie gerne in dem Bewusstsein, dass sie der Sache des Sieges dienen. Ich habe mich demgegenüber mit besonderem Eifer jener Aufgabe gewidmet, ihn im Rahmen des totalen Kriegseinsatzes durch Vereinfachung des Staats- und Verwaltungsapparates sowie durch sinnvolle Verlagerung der Arbeit selbst auch einige Erleichterungen zu verschaffen, die sich heute schon im öffentlichen Leben deutlich bemerkbar machen. Denn der totale Kriegseinsatz soll nicht nur Lasten aufbürden, sondern auch die unvermeidlichen Lasten gerechter verteilen und damit erträglicher gestalten. Das wird in Zukunft, wenn wir einmal aus dem Gröbsten heraus sind, noch mehr als bisher der Fall sein. Mehr Soldaten und mehr Waffen, lautet die Parole. Wenn die Kasernen sich mit den jungen Soldaten der neuen Volksgrenadierdivisionen füllen, dann muss der deutsche Arbeiter sein heiligstes Bestreben darin sehen, ihnen die besten Waffen der Welt in ausreichendem Umfang in die Hand zu legen. Was unsere Rüstungswirtschaft, und zwar Arbeiter und Unternehmer, in dieser Beziehung leisten, grenzt ans Wunderbare. Trotz des ununterbrochenen feindlichen Luftterrors gegen unsere Heimat zeigt die Produktionskurve an Waffen und Munition eine ständig steigende Tendenz. In unseren Fabriken und Bergwerken werden die Hoffnungen der Feindseite durch den Fleiß und die Einsatzbereitschaft der deutschen Arbeiter täglich wieder zunichte gemacht. Sie produzieren gute, solide Waffen in einer in der ganzen Welt bewunderten Qualität, darüber hinaus aber auch gänzlich neuartige auf allen Gebieten unserer Kriegführung, auf die wir für die nähere und weitere Zukunft große und größte Hoffnungen setzen können. Der technische Entwicklungsprozess, der mit diesem Kriege Hand in Hand geht, ist vielfachen Wandlungen unterworfen. Aber er wird uns demnächst auch wieder erhebliche Chancen bieten. Man soll zwar von ihm keine Wunder erwarten, die den restlosen und opferbereiten Einsatz des ganzen Volkes für diesen Kampf um unser Leben überflüssig machen könnten. Immerhin aber hat Deutschland auch in dieser Beziehung noch einige Gewichte in die Waagschale der Entscheidung zu werfen. Sie genügen jedenfalls, die Faktoren wesentlich zu verstärken, von denen wir uns eine grundlegende Wandlung des allgemeinen Kriegsbildes versprechen. Voraussetzung dazu ist die uneingeschränkte Bereitschaft des ganzen Volkes, alle Lasten des Krieges willig auf sich zu nehmen und seine Entschlossenheit, ihn, koste es, was es wolle, zu einem siegreichen und glücklichen Ende zu führen. Die Kriegsmoral unseres Volkes ist über jeden Zweifel erhaben. So schmerzlich wir Verluste an Gut und Blut empfinden, die uns heute Tag für Tag in überreichem Maße aufgezwungen werden, sie ändern doch nichts an unserem festen Willen, niemals zu kapitulieren, treu zu unserer Sache zu stehen, dem Feind die Stirne zu bieten und den uns aufgenötigten Kampf um unser Leben siegreich zu bestehen. Die deutsche Nation ist heute eine einzige geschlossene Not- und Schicksalsgemeinschaft. Sie kämpft und arbeitet für das hohe Ziel eines glücklichen Friedens. Niemals werden wir die Waffen aus der Hand legen, wenn dieser nicht gesichert ist. Der Aufruf zum Volkssturm durch den Führer ist ein Beweis dafür, dass wir, je näher die Gefahr rückt, umso fanatischer entschlossen sind, ihr mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzutreten. Der amerikanische Präsident irrt, wenn er meint, das deutsche Volk werde zusammenbrechen, sobald der Feind seine Grenzen erreiche. Im Gegenteil, wir werden diese Tatsache höchstens als Anlass benutzen, uns wie ein Mann zu erheben, zu arbeiten, bis unsere Hände bluten und zu kämpfen mit dem Gefühl eines verbissenen Trotzes, bis die Gefahr, die uns allen droht, endgültig beseitigt ist. Man mag in London und Washington unsere diesbezüglichen Maßnahmen als letzten Schritt der Verzweiflung charakterisieren. Das beirrt uns nicht. Wir wissen schon genau, was wir tun und auch, was wir damit erreichen können, wollen und werden. Clausewitz, der große Kriegsdenker, sagt einmal über den preußischen Landsturm, dass er sich wie ein Brand in der Heide verbreiten und am Ende die Bodenfläche treffen werde, auf welcher der Angreifende basiert ist. Er erfasse damit seine Verbindungslinien und zehre an den Lebensfäden seines Daseins. Vielleicht gibt man sich im Feindlager die Mühe, einmal über diesen Satz nachzudenken und dabei zu überlegen, ob es weiterhin angebracht sei, einer solchen Art der Kriegführung mit eitlem Hochmut zu begegnen. Ob ja oder nein, wir jedenfalls werden kein Mittel scheuen, dem Feind den Weg in das Reich zu versperren. Er wird auf jeder Straße und an jedem Haus auf einen erbitterten und verbissenen Widerstand stoßen, der ihm nichts schenkt. Schon heute stellt er das sowohl im Osten wie im Westen mit tiefster Bestürzung fest. Die Tage sind vorbei, da er sich leichter und billiger Siege rühmen konnte. Das deutsche Volk hat sich vom ersten Schock, der vor allem durch den Rückschlag im Westen hervorgerufen wurde, wieder völlig erholt. Es steht fest auf seinen Beinen und zeigt dem angreifenden Feind nicht die weiße Fahne der Kapitulation, sondern ein ruhiges Antlitz tiefster und heiligster Entschlossenheit. Es hat die Hassorgien aus London, Washington und Moskau mit Gelassenheit zur Kenntnis genommen und weiß nun, dass es nichts mehr zu verlieren, aber alles zu gewinnen hat. Wir lassen unser Reich nicht zum Kartoffelacker machen und unser Land nicht in eine Hölle verwandeln. Weder werden unsere Frauen und Kinder ausgerottet, noch unsere Arbeiter und Soldaten nach Sibirien zwangsdeportiert werden. Weder ein englischer Lord Vansittart noch ein amerikanischer Jude Morgenthau werden je das Gesetz bestimmen, nach dem das deutsche Volk leben und atmen soll. Auf ihre infernalischen, von alttestamentarischen Rachegefühlen diktierten Hasspläne gibt es für ein ehr- und freiheitsliebendes Volk nur eine Antwort: Kampf um jeden Preis bis zum Sieg. Ich brauche dazu das deutsche Volk nicht aufzurufen. Es ist aus eigenem Willen dazu entschlossen. So denken unsere Männer, Frauen und Kinder in der Heimat und unsere Soldaten an der Front. Das ist der heilige Wille von 86 Millionen Deutschen, die in diesem Punkte auch nicht den geringsten Unterschied ihrer Meinungen kennen. In diesem Willen hat die Partei die Nation erzogen, die sich in diesen stürmischen Zeiten auf der Höhe der Situation zeigt und dem ganzen Volk ein Beispiel an Tatkraft, Mut, Standhaftigkeit und Treue gibt. Sie ist die politische Führerin dieses gigantischen Volkskampfes um unser Leben. Sie hat in jahrelangem Ansturm gegen die Gewalt ihrer Feinde nicht nur Siege, sondern auch Niederlagen zu ertragen gelernt. Und darum hat sie am Ende immer noch jede Niederlage in einen Sieg verwandelt, weil sie sich selber treu blieb und auch im Unglück niemals vom geraden Weg abwich, auch wenn sich auf ihm Hindernis über Hindernis auftürmte. Als ich in der vergangenen Woche einige Tage beim Führer in seinem Hauptquartier weilte, wurde mir wieder einmal von Grund auf klar, was die Nation an ihm besitzt. In dieser harten Zeit, da in anderen Ländern auch sogenannte nationale Führungen vor dem herannahenden großen Schicksal wie Espenlaub zittern, die Flinte ins Korn werfen und durch ihre Schwäche und Charakterlosigkeit ihre Völker in ihren eigenen Abgrund mit hinunterreißen, steht er wie ein Fels im brandenden Meer des größten Krieges aller Zeiten. Als er mir beim Abschied sagte, er habe noch niemals so fest an den Sieg geglaubt wie heute, da er durch tausend Schicksalsschläge immer wieder aufs Neue gefährdet werde, da wusste ich, dass dieser Mann, nachdem man später einmal unser Jahrhundert benennen wird, so nur aus der tiefsten und reinsten Gläubigkeit seiner starken Seele sprechen konnte, die mir und dem ganzen deutschen Volke mehr Beweiskraft verkörpert als die eitlen und vergänglichen Prahlereien käuflicher Schwätzer auf der Feindseite, die ein großes und zu allem bereites Volk nach ihren eigenen Maßstäben messen und nicht nach den Gesetzen, die es in sich selbst trägt.